WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anruf heute Nacht heißt Sebastian. Und der Sebastian ist 30. Hallo Sebastian. Hallo Domian. Wie soll ich anfangen? Um was geht's? Es geht darum, dass ich in meiner Vergangenheit selber missbraucht wurde und aber auch Missbrauch begangen habe, 2004 damals. Und das heute mich noch extrem belastet, weil durch das, was ich in meiner Vergangenheit als Kind und auch Jugendlicher durchmachen musste und auch durch das, was ich selber einem anderen Kind angetan hatte 2004. Was hast du, ich unterbreche dich und frage dich, was hast du einem Kind angetan 2004? Ich habe das Kind sexuell missbraucht, indem ich es, es kam zum Oralverkehr, nicht dass das Kind mich oral befriedigt hat, sondern ich das Kind oral befriedigt hatte. Wie alt war das Kind? Der war 13, der Junge. Wie oft ist das passiert? Das ist eigentlich nur einmalig passiert gewesen. Junge hatte aber sehr viel Angst bekommen gehabt und hatte das dementsprechend an seinen Eltern erzählt, wodurch es dann auch zur Anzeige gekommen ist. Du sagst eigentlich nur einmal? Ja, und was hat der Junge denn gesagt, wie oft das vorgekommen ist? Er hat nicht gesagt, dass es häufiger vorgekommen ist. Er hat auch gesagt, dass es nur einmal vorgekommen ist. Nur er hat zu der ganzen Geschichte, weil er auch Angst hatte und so, nachher auch beim den laufenden Verfahren noch viel mehr dazu erzählt, was angeblich passiert gewesen wäre und so, als nur der reine Oralverkehr. Also der Junge hat auch von einer Vergewaltigung gesprochen. Ja, hat er auch gesprochen und so. Und da ich damals mit solchen Situationen noch nicht konfrontiert wurde und mit Gesetzen noch nie auseinander mich setzen musste, war ich natürlich auch vor der Verhandlung erstmal komplett wie erstarrt, weil ich nicht wusste, wie soll ich reagieren und so. Okay, lass ich einige Fragen stellen, damit ich die Geschichte und rundherum alles richtig verstehe. Wer war dieser Junge? Woher kanntest du ihn? Ich kannte diesen Jungen eigentlich durch eine damalige Clique, weil ich war als Jugendlicher und als Kind ein Einzelgänger, weil ich bin etwas ich bin eine Person, die etwas dicker, breiter gebaut ist und das schon von Kind auf an. Und ich war früher immer so der Einzelgänger und als ich damals 21 geworden bin und in einer anderen Gegend gezogen bin mit meiner Mutter und meinen zwei jüngeren Geschwistern, weil wir damals von meinem Vater auch abgehauen sind und so, weil mein Vater mich auch missbraucht hatte und nicht so. Nicht so lange Schleifen machen. Woher kanntest du ihn? Ich kannte ihn durch eine Clique, die mein Alter, oder gesagt, eine Clique, die aus 30 Mann bestand und aus verschiedenen Altersklassen bestand. Es war da von den Verwandter und so. Und die haben sich, dieses Kind habe ich dann kennengelernt, weil... Also dieses Kind war verwandt mit jemandem aus deiner Clique. Ja, mit der ich zu tun hatte, zumindest zu deinem damaligen Zeitpunkt. So, dann bist du angezeigt worden, weil der Junge gesprochen hat. Und es gab eine Gerichtsverhandlung. Zu was bist du verurteilt worden? Ich bin verurteilt worden nachher zu 4 Jahren, 3 Monaten insgesamt. Und habe meine Haftzeit auch angetreten, war natürlich auch erstmal komplett nervig am Ende, die ersten 2 Jahre, davon die erste Hälfte der Zeit. Ich habe damals entschieden, weil ich wurde auch gefragt, ob ich auf 2/3 Bewährung entlassen werden möchte. Ich hätte damals, so wie ich mich geführt habe, laut der JVA, auch die Chance drauf gehabt, eher rauszukommen. Aber ich habe damals gesagt, ich habe den Fehler begangen. So möchte ich den auch bis zum Ende verbüßen. Ja, so. Was sagst du heute im Abstand der Zeit, wieso ist es damals dazu gekommen? Der damalige Problem, das ist mir so ein Schritt für Schritt durch die Haft und die letzten Jahre ein bisschen bewusst geworden, das ist dazu gekommen, dass ich damals als Kind und Jugendlicher einfach der Einzelgänger, wie gesagt, war. und später versucht habe, diesen extremen Anschluss zu finden und dazu sehr offen auch gerade mit meiner Sexualität umgegangen bin, weil ich bin ja auch homosexuell, schwul und bin ziemlich offen dann auch damit diesem Thema umgegangen, weil gut, ich aber damit, habe. Aber damit offen umgehen ist ein Paar Schuhe und das andere Paar Schuhe ist, sich an einem Kind zu vergehen. Ja, das Problem ist natürlich gewesen bei der ganzen Situation, dadurch, dass ich diese ganze Offenheit hatte, aber dementsprechend auch sehr viele extreme psychische Probleme hatte, die ich mir immer reinfressen musste, kam es dazu, dass Kinder durch diese Offenheit, was ich ja dann in der Gegend rumgesprochen habe, neugierig wurden und kamen dann zu mir, haben mich drauf angesprochen, hat sie mir, und das war bei den Jungen auch nicht anders. Und da der war ja vorher. Also du sagst, bei mir. Ich muss dich immer unterbrechen, sonst kommen wir nicht zu Potte. Du willst aber nicht damit sagen, dass der Junge das letztendlich wollte. Nein, das nicht, überhaupt nicht. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. Sondern das war einfach der Punkt, es ist irgendwann dazu gekommen, weil er kam ja häufiger, er wollte sich einfach, wie gesagt, er war neugierig, über das Thema zu reden. Einfach mal allgemein zu wissen, was sind Schwule und so. Und ich kannte ihn ja schon längere Zeit. Ich kannte ihn ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, dass es jetzt von jetzt auf gleich passiert ist oder so. Wir halten nochmal fest, du warst zu diesem Zeitpunkt 22. 21 war ich zu dem Zeitpunkt. Was denkst du heute über das, was du getan hast? Dass das mein größter Fehler meines Lebens gewesen ist, da denke ich so drüber. Und dass das auch vieles in meinem Leben extrem massiv mir so kaputt gemacht hat und verändert hat, dass ich wirklich es mir schwerfällt, mit dieser ganzen Situation für mich psychisch klar zu kommen. Mhm. Hattest du denn, bevor diese Geschichte mit diesem besagten Jungen stattgefunden hat, hattest du vorher auch schon mal Kontakt mit Kindern? Nein, hatte ich vorher nie. Da habe ich auch gar keinen Drang zu gehabt, davor nie und so. Du hast keinen Drang dazu gehabt? Nein, das ist ja im Prinzip, was mir versucht wurde, oft genug zu unterstellen nach der Verhandlung, dass ich angeblich ja den Drang dazu hatte, aber ich habe vorher den Drang nie gehabt. Es ist einfach in dem Moment, durch den psychischen Stress, den ich vorher innerlich aufgebaut hatte, und der Junge nun mal, ja, wie soll ich sagen, es ist vielleicht mein Fehler und meine Schuld, dass ich ihm das angetan habe. Das bereue ich auch über alles und das tut mir auch innerlich weh. Ja. Wie ist es denn? Er war einfach am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt. Das heißt, in dem Sinne habe ich eigentlich nur versucht, einen sexuellen Kontakt zu Das klingt mir jetzt zu entschuldigend, dass der Junge am falschen Ort zur falschen Zeit war. Du hast zu dieser Zeit falsch gehandelt und Punkt aus. So. Gibt es heute so in deinem geheimen Inneren noch Fantasien mit Kindern? Nein, überhaupt keine. Ich bin ja durch die Haft, in der ich ja war, bin ich ja jetzt auch auf Führungsaufsicht, wenn Ihnen das was sagt. Das ist sowas ähnliches wie Bewährung, unterliege ich, und da muss ich mich zweimal im Monat auch bei Kriminalpolizei melden. Die haben da so eine Art Konzeptionskurs, nennt man das. Die führen dann mit allen Gespräche, wie es einem geht, ob man sich an der Auflage hält. Und ich mache ja auch seit meiner Haft eigentlich eine Therapie für Gespräche mit einem Therapeuten. Okay. Ich mich aber dann auch missverstanden immer wieder fühle. Und mich auch mehr belastet, als es bisher wirklich mir was gebracht hat, weil ich sage, weißt du, ich habe diese Frage schon mal gekriegt gehabt. Welche Frage? Diese Frage, ob ich die Fantasie zu Kindern oder zu Jugendlichen hätten. Ja. Aber ich habe diese Fantasien nicht. Es ist so schwer vorstellbar, dass jemand das ein einziges Mal über einen kommt und man das dann so macht, wie du es getan hast, und dann ist alles weg. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen. Daher die Frage. Das Problem ist, für mich ist es ja auch sehr schwer, überhaupt damit umzugehen, warum es überhaupt passiert ist, weil ich ja für mich auch innerlich merke und auch weiß, dass ich diesen Drang gar nicht dazu habe. Ja, denn ansonsten sagt man ja einmal pädophil, immer pädophil. Das kann man man kann das so therapieren, dass man das nicht mehr auslebt, aber es ist wie bei einem Alkoholiker, dass du letztendlich immer bist. Aber du sagst jetzt auf deine Person bezogen, das war eine einmalige Sache, und deine sexuellen Fantasien heute gehen, ja, in welche Richtung gehen die heute? Meine sexuellen Fantasien, gehen in der Richtung eigentlich mit gleichgeschlechtlichen Partnern oder reiferen Partnern, die nicht jetzt, sag ich mal, 10 oder 15 Jahre älter sind, aber schon okay. ein paar Jährchen älter mhm. sind, sag ich mal, die mehr Erfahrung einfach auch haben. Verstehe. Alleine schon auch in der Szene und so. Okay, hast du hast es jetzt mehrfach gesagt und du bist ja auch sehr aufgeregt, darüber zu sprechen, das kann man ja auch verstehen, dass dir das leid tut und dass das der größte Fehler deines Lebens war. Ja. Hast du denn zumindest schriftlich dich bei der Familie und vor allen Dingen bei dem Jungen entschuldigt? Ich wüsste nicht, ob ich das überhaupt könnte, sag ich ehrlich, weil mir das so sehr und so stark belastet innerlich und ich auch immer diese Angst habe, gerade weil man mich versucht, immer seitens der Kripo wieder in diese Schiene versucht zu drängen, Pädophilie, mhm. wo ich den Eindruck überhaupt nicht habe, auch weil es ja Gutachten gibt, die erstellt wurden, wo es dann heißt, es war zu dem damaligen Zeitpunkt unter psychischen bestimmten Umständen eine Ersatzbefriedigung und es liegt keinerlei Pädophilie vor. Das wurde ja festgestellt durch gewisse Gutachten. So, jetzt hast du deine Haftstrafe jetzt abgesessen. Du bist immer noch in polizeilicher oder in ärztlicher Betreuung. Ja, ich bin Psychologe, ich besuche regelmäßig, aber so häufig ich kann. Besuche ich einen Therapeuten und versuche mit ihnen darüber zu reden und ich bin verpflichtet, laut Gericht, mich zweimal im Monat bei der Kriminalpolizei zu melden. Ja. Ist es für, ist es, wenn, sagst du mit vollem Bewusstsein und mit tiefer Ehrlichkeit den Satz, ich werde so etwas nie wieder tun? Ja, das 100%. Mhm. Da habe ich mir jahrelang genug Zeit gehabt, auch gerade in der Haft, habe ich so viel Zeit gehabt, wo ich jeden Tag die erste Zeit in Tränen immer wieder ausgebrochen bin und mir Gedanken gemacht habe, wie es dazu kommen konnte. Wie war es denn eigentlich in der Haft? Man sagt immer, dass Menschen, die Kindern etwas angetan haben, dass es denen nicht gerade rosig geht im Knast. Wie war es bei dir? Mir ging es fast hier eigentlich auch nicht anders, weil ich sag mal, bin ja damals reingekommen und habe sehr schnell eigentlich erfahren, dass Leute mit so einer Delikt im Prinzip da nicht gerade, sag ich mal, gut angesehen sind und sehr, sehr gefährlich leben im Prinzip. Hast du körperliche Gewalt erfahren? Einmal in der ganzen Zeit zum Glück nur und das war dann aber in einer anderen Haftanstalt, wo ich einmal verlegt wurde und das war schon für mich heftig und so. Ich hatte bisher eigentlich immer Glück, dass ich dann in so sozialtherapeutische Haftanstalten war, wo auch andere Gefangene, die nicht jetzt dasselbe Delikt unbedingt haben, aber mit denen ich ganz offen einfach auch reden konnte, ein bisschen, weil man unter Inhaftierten offener reden tut. Wie lebst du heute? Wie soll ich sagen? Ich lebe alleine, ich bin alleinstehend. Hast du einen Beruf? Momentan leider arbeitssuchend. Bin eigentlich vom Beruf wegen gelernter Koch. Ich hatte einen Monat vor meiner Inhaftierung, als die Anzeige damals erstattet wurde, gerade meine Ausbildung als Koch beendet gehabt. Okay. Sebastian, wie beenden wir das Gespräch an dieser Stelle? Du hast deine Geschichte erzählt. Du bist sehr aufgeregt, das habe ich gemerkt. Das ist wahrscheinlich auch für dich sehr schwer, das so in der Öffentlichkeit alles zu erzählen. Ich nehme deine Reue, die finde ich glaubhaft. Was ich nach wie vor nicht verstehe, ist, dass es einmal passiert ist, aber es gibt ja wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt. Auf jeden Fall nehme ich deine Reue sehr ernst und ich finde gut, dass du weiter in Betreuung bist und möchte dir auf jeden Fall jetzt auch noch ein sozusagen zum Auffangen noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Dazu bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich bei dir melden. Das heißt, die Sabine meldet sich bei dir. Ja, okay, weiß ich dann Bescheid. Dann wünsche ich dir alles Gute. Ja, danke. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Auf Wiederhören, Sebastian. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Leo. Leo ist 27. Guten Morgen, Leo. Ja, guten Morgen, Domian. Leo, grüß Sie. Was geht's bei dir? Ich habe das Problem, ich bin jetzt, ich habe gerade das Gespräch ja mitgehört. Ich war ja auch im Gefängnis, also ich bin im Gefängnis, ja zurzeit auch. Ach, du bist jetzt im Gefängnis, warum? Ja, richtig. Bei mir war das wegen versuchten Totschlags. Mhm. Was ist denn da genau passiert? Ja, wir waren in einer Diskothek und da kam es zum Konflikt. Da wurde ein Mädchen angemacht. Ne? Von einer gegnerischen Partei. Ein Mädchen wurde angemacht von, ja, genau. Aber nicht deine Freundin? Nein, nicht meine Freundin. Hm. Also mein Freund hat ein Mädchen angemacht und wie soll ich das jetzt erklären? Ja, und dann kam das zum Streit halt. Aber was hattest du mit dem Mädchen zu tun? Ja, ich hatte mit dem Mädchen gar nichts zu tun gehabt. Das Mädchen war die Freundin von deinem Freund? Ne, der hat die einfach so angesprochen und danach kam der Mann von das Mädchen. Ach so, ich verstehe. Und schon war Randale da. Ja, genau, da war Randale da, waren wir draußen, dann haben die uns überfallen. Wie viele Leute sind denn da aufeinander geprallt? Wie viele Leute? Also wir waren 6 Leute und die waren auch zu 8. Mhm. Und dann haben uns so draußen halt geprügelt. Und danach wurde es immer mehr, dann kam Waffen noch dazu, mhm. Messer, Schlagstöcker. Mhm. Und danach ja, waren da viele Verletzte. Und dann bin ich zum Auto gerannt, habe ich mich auch bewaffnet, ein Messer. Mhm. Und ja, dann habe ich auch zugestochen. Schön bescheuert, ne? Und extrem schlimm. Wegen, ja, na, das war richtig. Ja, wegen eines Mädchens, das zu machen? Ja, richtig. Wegen einer dummen Anmache? Das hätte das Mädchen regeln können. Ich will von dir nicht angemacht werden und Schluss, aus. Ja, das sehr assi, ne? Natürlich, sehr assi. Und ich habe ja auch 2 Stiche von den Jungen ja auch bekommen. Ne? Wie schwer war der verletzt, den du verletzt hast? Also er hat mir 2 Stiche gegeben, also einmal in den Bauch und einmal in den Arm. Und ich habe ihn getroffen 2-mal in den Hals und 3-mal in der Wirbelsäule. Mein Gott. Wie schwer war er verletzt? Wie schwer? Der hat jetzt Impotenzstörungen wegen der Wirbelsäule irgendwie so. Was hat er für Störung? Impotenzstörung hat er. Potenzstörung? Ja, genau. Ich glaube, der kriegt jetzt keinen hoch oder so richtig oder so. Das hat er dir erzählt? Das weiß man? Nee, das hat mein Rechtsanwalt hat mir das im Protokoll gegeben. Aber so, ansonsten ist er wieder gesund geworden? Nee, der ist jetzt wieder topfit, wie ich jetzt gehört habe. Zu was bist du verurteilt worden? Zu wie viel? Freiheitsstrafe meinen Sie jetzt? Ja. Also zu 6, also erstmal mein erstes Urteil war 8 Jahre und 9 Monate. Ja. Und dann bin ich auf Revision gegangen, habe ich dann 6 Jahre dann bekommen. Wie lange musst du jetzt noch? Ich muss jetzt noch 2,5 Jahre. 3,5 Jahre habe ich jetzt fertig. 2,5 Jahre, also 3,5 Jahre habe ich schon jetzt fertig und 2,5 Jahre muss ich noch. Also, aber ich komme auf gute Führung wahrscheinlich jetzt raus. Warst du vorher mit dem Gesetz auch schon mal in Konflikt gekommen? Nee, davor war ich noch nie. Ich habe meine Ausbildung beendet, ich habe alles damals gehabt, es war halt nur dieser, nur diese eine Sache. So, das habe ich Sebastian gerade auch gefragt, wie er im Nachhinein über seine Tat denkt. Wie denkst du? Du hast gerade schon eine Andeutung gemacht. Wie denkst du über das, was du da gemacht hast? Aber ganz ehrlich, ich bereue das richtig. Ganz ehrlich, ich habe damit meine Familie kaputt gemacht. Die hätten das auch damals nicht gedacht. Ich hatte das auch nicht von mir gedacht. Und ich bereue das richtig, weil ich kannte denjenigen ja auch nicht. Es war ja auch keine Rache oder Blutrache oder etc. Ne? Unglaublich, es ist unglaublich bescheuert, was da passiert ist. Ja, natürlich. Du hättest diesen Menschen töten können und du hättest sein Menschenleben auf dem Gewissen. Der wiederum hätte dich aber auch töten können und du wärst tot gewesen. Ja, richtig, der hat mir auch in den Bauch getroffen. Wegen? Ja. 2,5 Jahre noch im Knast. Richtig. Wie sieht denn dein geplantes Leben danach aus, wenn du rauskommst? Also das Glück, ich habe ja davor eine Ausbildung beendet gehabt davor. Was hast du gelernt? Einzelhandelskaufmann. Ah, ja. Bei Hornbach war das damals. Okay. Mhm. Und wenn ich jetzt rauskomme, ist wahrscheinlich arbeite ich bei meinem Vater dann. Mhm. Wir haben ja ein Familienunternehmen und dann arbeite ich dann da. Wie steht die Familie zu dir? Jetzt zurzeit sehr gut, weil ich mich ja auch sehr gut führe jetzt hier im Gefängnis, in der JVA. Mhm. Und für mich ist das eigentlich jetzt, ist besser geworden, ist nicht mehr so wie eine U-Haftzeit. Was hast du aus dem bisherigen Gefängnisaufenthalt, inklusive der Tat, was hast du daraus gelernt? Boah, ganz ehrlich, ich habe ja davor, wo ich gar nicht drin war, dachte ich mir, dass ich ja richtig so vernünftig wäre und so und dies und das. Mhm. Aber hier im Gefängnis habe ich sehr, sehr, sehr viel Menschenkenntnis gesammelt und sehr viele andere Sachen auch gesammelt. Von den Psychologen, von den Sozialdiensten und von den Beamten. Also die haben mir sehr viel beigebracht. Ich habe ja auch hier ein BIC gemacht, Antigewalttraining, mit 2 Psychologen und 1 Beamten. Sehr das gut. Lief ganz gut. Ja, sehr gut. Hattest du, als du damals in den Knast gegangen bist, hattest du eine Freundin? Ja, genau. Ich habe ja noch die Freundin noch immer, aber es ist jetzt so irgendwie kaltgestellt. Achso, das ist immer noch dieselbe Freundin von damals. Ja, genau. Was heißt kaltgestellt? Ja, die ist jetzt nicht mehr so wie vor 3 Jahren. Da haben wir uns ja noch super verstanden. Mhm. Jetzt ist irgendwie so, kurz bevor ich jetzt rauskomme, ist sie jetzt irgendwie so, ja, weiß nicht, so ein bisschen Kontakt. Vermeidet sie irgendwie ein bisschen oder. Misstraust du ihr, dass sie vielleicht jemand anderen schon hat? Ja, das kann auch wahrscheinlich sein, dass sie vielleicht einen anderen hat, weil deswegen rufe ich auch normalerweise auch an, ne? was dagegen machen. Ich kann ja nichts dagegen machen. Ich bin ja im Gefängnis. Ich kann ja nicht. Ja, ja, verstehe. Ich bin auch kein Stalker oder so. Aber wie ist das? Wie oft habt ihr denn Kontakt miteinander? Und wie habt ihr Kontakt miteinander? Ja, ganz ehrlich, davor hatten wir Briefverkehr gehabt. Mhm. Und der Briefverkehr war eigentlich, das war mir zu, ich hatte keine Geduld gehabt, ganz ehrlich gesagt. Bis der Brief ankommt und dann der nächste Brief wieder zurückkommt. Das dauert immer seine Woche. Und dann habe ich mir gedacht, für sie schaffe ich mir jetzt ein Telefon an. Mhm. Und dann kann ich mit der in Ruhe halt simsen oder telefonieren. Was ja illegal ist, ne? Ja, natürlich, das ist illegal. Aber hier gibt es auch Beamten, also will ich jetzt keinen Beamtennamen nennen, zum Beispiel, manchmal, wenn du jetzt keine Geschäfte damit machst oder wenn du gar nichts damit machst und nur deine Familien und so anrufst und so, dann drücken die ein Auge zu. Okay, das soll mich auch nicht weiter interessieren. Du sitzt dann in der Zelle und telefonierst mit deinem Handy, was du eigentlich nicht haben darfst. Das heißt, du hast mit diesem Handy auch mit deiner Freundin telefoniert. Ja, richtig. Viel telefoniert. Ja, sehr viel telefoniert. So, und jetzt gibt es keinen Kontakt mehr per Telefon? Doch, gibt's schon, aber es ist nicht mehr so, so viel. Wie oft sprecht ihr miteinander? In der Woche vielleicht jetzt zweimal. Davor war das immer, haben wir immer telefoniert. Da waren wir so, ob wir frisch verliebt wären. Ja. Hast du sie denn klar gefragt? Mensch, hier, was ist los? Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Ja, ich habe öfters gefragt. Und was sagt sie? Sie hat gesagt, nein, Schatz, ich kann jetzt nicht. Ich muss viel arbeiten und ich bin kaputt von der Arbeit. Es ist natürlich auch eine sehr lange Zeit, die sie dann hätte oder sollte auf dich warten. Ja, das stimmt auch. Also, ich habe ihr damals auch gesagt, wo ich in U-Haft war, habe ich ihr auch zu ihr gesagt, hör mal zu, es bringt nichts mehr mit uns beiden und weil ich jetzt im Gefängnis bin, ich will dein Leben jetzt nicht kaputt machen, du bist ja auch noch jung, sie war 19 und ich war 20, dann war ich hier im Jugendknast. Mhm. Leo, sag ihr dieses doch jetzt ganz einfach mal am Telefon. Sag ihr, dann wird sie doch irgendwie, vielleicht hat sie auch Angst, dir das zu sagen. Sag ihr doch, dass du es auch verstehen könntest, wenn sie nach so vielen Jahren jetzt nicht mehr warten möchte. Und dir wäre sehr daran gelegen, zumindest die Wahrheit zu erfahren. Da könntest du besser mit umgehen, als wenn du da so im Nebel stocherst, wie jetzt. Das könnte ja sein, dass sie dann irgendwie offener wird und dir dann wirklich auch Klartext spricht. Und dann musst du dich innerlich darauf einstellen, dass diese Beziehung dann vielleicht wirklich nicht mehr existiert, wenn du rauskommst. Ja, ich denke auch irgendwie, das ist irgendwie so alles. Aber ich liebe die Frau auch irgendwie. Das ist meine erste große Liebe so gesehen. Aber was du auf keinen Fall tun darfst, du bist jetzt natürlich, wenn sie sagt, nein, ich will nicht mehr, dann wirst du geschockt sein, vielleicht auch verletzt sein. Ja. Drohe ihr nichts an. Stalke sie nicht. Lass die komplett in Ruhe. Wenn die sich jetzt von dir wegentwickelt hat, kriegst du die mit Gewalt sowieso nie wieder zu dir hin. Mhm. Nie. Das ist halt, das muss man halt dann, das ist halt eine Niederlage im Leben. Aber das haben wir alle erlebt. Das musst du dann auch, da musst du dann auch durch. Ja. Sei froh, dass du deine, bitte? Ja, ich verstehe das schon. Ja. Sei froh, dass du deine Familie hast, dass du eventuell dann sogar bei deinem Vater arbeiten kannst, dass du eine Unterkunft hast, wenn du rauskommst. Das sind ja alles wichtige Dinge. Wenn dann die Freundin nicht mehr da ist, tut es zwar weh, kann ich verstehen. Klar, kann jeder verstehen. Aber es werden sich auch neue Dinge geben. Du bist erst, was habe ich gesagt, 27, ne? Ja, 27. Da werden sich ja schon neue Dinge auftun. Frag sie ganz offen, was los ist und mach ihr keine Angst. Nein, Quatsch, das meine ich. Ich habe hier auch viel gelernt. Ich habe damit nichts mehr zu tun mit Drohnen oder so. Ich habe mich zurück von so welche Sachen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man da im Knast sitzt und macht sich tausend Gedanken, was macht die Freundin draußen? Ja, das stimmt. Da wird man ja irre, wird man da ja. Du sitzt da eigentlich. Das ist immer richtig. Das ist schon richtig. Der Knast wurde ja dafür auch gebaut, dass die Leute sich Gedanken darüber machen. Ja. Über das ganze Leben. Ne? Ja. Dafür wird das auch gemacht. Ja. Sei froh, dass sie so lange zu dir gehalten hat. Das hat ihr zumindest über einen langen Zeitraum auch geholfen, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und wenn es jetzt vorbei ist, ist es vorbei. Dann ist es so. Ja, ist auch so. Ist auch einfach so. So, jetzt halte dich weiter auf der guten Bahn. Aber du hast es ja auch gerade gut geschildert, dass das gut läuft. Ja. Und dann wünsche ich dir, wenn du rauskommst, einen guten Start in das neue Leben, Leo. Jo, ich wünsche Ihnen das auch. Dankeschön. Dankeschön. Alles klar. Tschüss, Leo. Okay, ciao. Ne? Ciao. Marlies, 57. Guten Morgen, Marlies. Ey, ich darf jetzt nicht. Entschuldige jetzt bitte vielmals. Aber die haben gerade eben so viel hier bei mir angerufen, ne? Ja. Wo ich gedacht habe, ich bin hier im verkehrten Film. Ja, aber vermutlich musst du ja auch schon hier angerufen haben. Sonst können ja, dich meine Kollegen nicht zurückrufen. Ich muss jetzt einfach mal, entschuldige bitte, ich muss jetzt einfach mal lachen. Du bist jetzt ganz erstaunt, dass du hier in der Sendung bist. Ja. Marlies, um was geht's denn bei dir? Ja, weil ich habe gedacht, ich, hallo Kameras, hier rechts und links. Mhm. So, ich möchte gerne mal über meine Geschichte erzählen. Sehr gerne, ja. Wie ist? Hörst du zu? Ich höre sehr zu, ja, natürlich. Ja, okay. Ja. Mhm. Ich habe einen Anuspräter. Du hast was? Ich habe einen Anuspräter. Das ist was? Ist ein seitlicher Darmausgang. Also ein künstlicher Darmausgang. Ja. Ja. Und den habe ich bekommen im August letztes Jahres. Mhm. Oder dies Jahres noch, ne? Ja, also für Stuhlgang. Ja. Ja. Und es kam über Nacht ganz plötzlich. Ich war immer toll fit drauf und sonst irgendwas. Mhm. Und kam quasi am späten Nachmittag Not-OP, wurde mir das gesetzt und... Aber was war denn da passiert, dass da... Pass mal, ich muss was erklären. Nee, ich muss dich fragen, wie... Mit Anuspräter mag kein Mensch reden. Ja, nee, lass mich erstmal was fragen. Man kriegt den ja nicht einfach so, da muss ja du musst da ja eine Krankheit gehabt haben. Was für eine Krankheit hast du? Dass der... Der Darm hat manchmal nicht so richtig mitgespielt. Ja. So. Und, und hat man festgestellt, dass ich eine Darmverknickung gehabt habe. Ach so. Ah ja. So. Und daher. Und wie man das immer so nimmt, ne? Immer, ja, muss ja nicht sein, muss ja nicht zum Arzt gehen und sonst irgendwas, ne? Ja. Geht schon irgendwo. Ach so, und du hast das schleifen lassen eine ganze Weile. Bitte? Du hast das schleifen lassen eine ganze Weile. Ja. Mhm. Aber total schleifen lassen. Dann kam es zu der Not-OP. Dann kam zum Not-OP. Und dann zu dem künstlichen Darmausgang an der Seite. Ja, ja. Und der künstliche Darmausgang macht mir eigentlich keine Sorge. Ich wollte eigentlich damit den Leuten nur oder den Menschen mitteilen, Leute, geht zum Arzt. Mhm. Wenn denn ein Problem irgendwie geht auf... dahin. Das heißt, wenn... Darmvorsorge, sonst irgendwas. Ja. Dann glaubst du denn, wenn du früher zum Arzt gegangen wärst, dass das gar nicht hätte so weit kommen brauchen? Nein. Also du glaubst, du hättest dann keinen künstlichen Darmausgang im Moment? Ja. Ja. Niemals bekommen. Niemals bekommen. Ist das jetzt aber dauerhaft angelegt? Hat mir gesagt, die haben auch das gesagt, Mama, wärst du früher hingegangen? Mhm. Und nun erzählen ja, du hast gerade gesagt, du kommst damit gut zurecht, was mich ja freut, wobei ich hier auch schon mit Leuten gesprochen habe, die sagten, dass es schwierig für sie ist, dass sie sich schämen vor den anderen, dass es hygienisch Probleme gibt. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Ich habe eine totale Betreuung und wo ich einfach sagen muss, ich habe mein Säcklein an der linken Seite, ne? Mhm. Und da freue ich mich auch drüber, ne? Und damit gehe ich duschen, baden, schwimmen und sonst irgendwas. Ach, das ging da alles mit. Mhm. Bist du in einer Beziehung zurzeit? Ja. Wie geht dein Partner damit um? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und da muss ich sage es mal ganz ehrlich, ne? Das muss ich jetzt einfach mal sagen, ne? Uli, ich danke dir. Das ist schön, wenn der Partner da so freundlich mit umgehen. Kann man intime Kontakte, sexuelle Kontakte auch haben mit diesem künstlichen Ausgang? Mensch, das glaubt kein Mensch. Ich sage immer wieder, ne? Und das ist mein Problem geworden mittlerweile, ne? Das ist einfach so, die denken einfach, das ist so wie früher. Oh, es ist, da soll ich nicht erklären. Man darf die Menschen nicht anfassen oder sonst was, ne? Mhm. Pass mal auf, das ist so, ich habe ein Loch im Bauch. Mhm. Sieht aus wie ein Ring. Bist du noch da? Ja, ich bin da und höre zu. Du erzählst es gerade, erklärst es gut. Ein Loch im Bauch sieht aus wie ein Ring. Ja. Ich habe das schon manchmal ausgemessen, so 19, wie nennt man das, 19 Millimeter oder was weiß ich da, ne? Mhm. So, und da ist einfach ein Bordel dran. Mhm. Und das ist richtig gut verschlossen alles. Total verschlossen. Ja, da kommt auch kein Geruch raus und nichts. Bitte? Da kommt auch kein Geruch raus und nichts. Nichts, gar nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Das heißt, alles, was man im Leben gerne macht, kann man damit machen. Gar nichts. Das ist einfach, ich habe eine super Stummerberaterin da und Mensch, ich tue ist total durcheinander hier. Also Marlies, das freut mich sehr, dass es dir gut geht damit. Wie gesagt, viele Leute haben da am Anfang dann doch Probleme. Ja. Und dein Anliegen war, dich hier zu melden und zu sagen, wenn man mit dem Darm irgendwie Probleme hat, bloß schnell hingehen, dann kann man sich vielleicht viel Schlimmeres ersparen. Ja. Kann ich mich nur anschließen, ist natürlich ein richtiger und guter Ratschlag. Also für mich, Leute, geht dahin. Ja. Macht da was. Ja. Ne? So. Weil ich möchte einfach den Leuten zeigen, es geht auch so anders weiter. So, das ist ein gutes Statement. Dafür danke ich dir sehr herzlich, Marlies, und wünsche dir alles Gute weiterhin. Danke. Tschüss. Und tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben exakt 1.30 Uhr und morgen ist Themennacht bei uns. Wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das ist die letzte Sendewoche vor Weihnachten, vor der Weihnachtspause. Und im Fernsehen sind wir am Freitag schon nicht mehr. Da läuft im WDR-Fernsehen die lange Willy Brandt-Nacht. Aber wir sind bei 1 live, auf jeden Fall im Radio, auch noch in der Nacht von Freitag auf Samstag. Also unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema 2013. Und ich frage euch, wie war euer Jahr 2013? Was war das Schönste, was ihr erlebt habt? Was war das Schlimmste, was ihr erlebt habt? Oder vielleicht auch, was war das Schrägste, was ihr erlebt habt? Und gibt es etwas, was ihr auf keinen Fall nochmal erleben wollt? Wie war euer Jahr 2013? Wie ist euer Jahresrückblick und wie ist eure Bilanz? Gerne könnt ihr euch anmelden, domian@wdr.de, und gerne könnt ihr morgen ab 0 Uhr anrufen, wie immer, kostenfrei natürlich für euch, oder auch morgen während der Sendung. Jetzt wieder weiter mit der freien Themennacht und hier ist Annette. Annette ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Annette, um was geht's Hi. Bei dir? Ja, ich bin halt verliebt in jemand anderen. Ich möchte woanders sein, wo ich eigentlich bin. Und ich habe ein Kind. Ich bin verheiratet seit 10 Jahren und bin verliebt in meinen Großcousin. Ach du lieber Gott. Wie lange schon? Also nicht aktuell seit 4 Monaten. Aber wir kennen uns ja mittlerweile seit 23, 24 Jahren so wirklich aktuell. Aber es hat mein Großcousin. Da habe ich immer so meine Zweifel. Ja, ich habe jetzt nicht, ach du lieber Gott, gesagt, weil es der Großcousin ist, sondern aufgrund deiner Lebenskonstellation. Du bist verheiratet, du hast ein Kind, da ist das natürlich alles hoch brisant. Ja. Wie kam es denn, wenn du ihn so lange kennst, dass du dich nur jetzt gerade in deinen Großcousin verliebt hast? Ich habe mich schon verliebt, als ich 17 war. In ihn? Ja. Und hast diese Liebe immer verdrängt, alle Jahre? Ja, sozusagen. Also wir haben uns verliebt, als wir uns beide, als wir 17 waren. Mhm. Und da hat es damals irgendwie als 19-Jähriger so gesehen, dass er nette Affäre, es war ganz schön und alles gut. Und ich bin dann irgendwann mal vor einem halben Jahr angerufen und haben uns getroffen in Hamburg. Ach so, es gab damals schon doch eine Affäre, damals vor vielen Jahren. Ach so. Und in der Zwischenzeit hattet ihr euch dann doch auch so familiär immer wieder mal gesehen? Nein. Nein, gar nicht mehr? Nein. Wie viel Zeit lag dazwischen, zwischen der Affäre und dem jetzt wieder in Kontakt treten? 23 Jahre. Boah, ist das lang. Und von wem ging dann die Initiative aus? Von mir. Warum? Ich konnte nicht vergessen. Verstehe. Hast du ihn angerufen? Was hat er gesagt? Ja, wir treffen uns und wir gucken mal und wir schauen mal. Und natürlich endet das Treffen. Wir sind der Cousin, Cousine und mal schauen. Und es hat gleich wieder gefunkt? Ja. Sofort? Sofort. Große Liebe, große Verliebtheit. Ja. Ist er auch in einer Beziehung? Ja. Er ist in einer 22-jährigen Beziehung. Mhm. Und also ich muss sagen, dass er irgendwie sich mal wieder nicht meldet. Immer seine Reaktion, wenn er sich nicht meldet, weiß ich, dass zu Hause was passiert ist. Was heißt passiert? Ich denke mal, sie hat unsere Chat-Nachrichten mal Skype gesehen und jetzt reagiert. Kennst du sie auch? Nur per Skype. Ich habe sie mal gesehen. Ja. Weiß dein Mann auch schon Bescheid? Nein. Wie soll das jetzt weitergehen? Ich weiß es nicht. Das ist meine Frage. Also er reagiert nicht. Also ich sag mal, wenn er sagt, es geht los, ich trenne mich von ihr und alles ist gut und dann würde ich sofort sagen, okay, ich trenne mich auch. Ja, so klar ist es. Ja. Also die Liebe zu deinem Mann ist weg. Ja. Eindeutig. Ja. Wie alt ist dein Kind hast du? 7. Sieben Jahre erst. Ja. Ich weiß. Nein, ich mach dir keinen Vorwurf. Ich war erstaunt. Ich dachte, das schon, hätte ja sein können, dass es ein bisschen älter ist, das Kind. Nee, leider nicht. Aber ich wäre bereit, alles aufzugeben. Ist das denn bei ihm auch so eindeutig? Nein. Nee. Wenn ich ihn sehe, wenn wir uns sehen, alles gut. Wenn ich ihn nicht mehr sehe, ist er so wankelmütig und ich verstehe es halt nicht. Wir waren in Berlin zusammen, wir haben ein tolles Wochenende verlebt und wir haben uns alles geschworen und so ein tolles Wochenende gehabt, aber zwei Tage danach war es wieder hinfällig. Er hat zwei Töchter, die sind 16 und 11. Er hängt in der Familie. Ja, sehr. Wie er liebt seine Freundin überhaupt nicht mehr. Ach so, das Verhältnis ist auch kaputt zu der Frau. Ja. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie oft habt ihr euch in diesen letzten vier Monaten gesehen? Alle zwei Wochen? Nur in den letzten vier Wochen jetzt nicht mehr. Seit Berlin nicht mehr. Ihr wohnt wie weit auseinander? 300 Kilometer. Und wo habt ihr euch dann getroffen, wenn ihr euch gesehen habt? In der Mitte. Der Klassiker. Ja. Ach, Annette. Wie schwierig. Alles ist schwierig bei dir jetzt. Du bist verheiratet, du bist verliebt. Sehr. Aber der ist offensichtlich nicht so eindeutig in dich verliebt, wie du es dir gerne wünschen würdest. Vielleicht ist das auch, aber er ist ängstlicher oder doch noch verwobener in der Familie und hat Angst, die Familie zu sprengen. Dazu kannst du ihn natürlich nicht drängen, das geht natürlich auch nicht. Was soll ich mich zurückhalten? Soll ich mich gar nicht mehr melden? Soll ich mich zurückziehen, weil er sagte irgendwie, weil ich sagte, du ignorierst mich, und dann sagte er, nein, ich ignoriere dich nicht, es ist reine Verzweiflung. Nein, er sagt, es ist reine Verzweiflung? Mhm. Hat er so gesagt? Ja. Ich würde mich jetzt nicht einfach so zurückziehen. Dafür brennst du zu sehr. Du bist ja richtig, du bist ja verliebt, und der hat die Liebe eingeschlagen, und das muss man ernst nehmen. Zu deiner Ehe gleich noch ein Wort. Aber ich würde jetzt mich mit ihm so lange auseinandersetzen, bis er etwas ganz Klares sagt, was er kann. Er redet nicht mit mir. Er schreibt mir mal einmal am Tag eine Mail, das war's. Na gut, das ist ja schon mal was, wenn er einmal am Tag eine Mail schreibt. Er muss, ich meine, der Typ ist ja auch keine 17 mehr. Der muss über kurz oder lang dir einen klaren Hinweis geben, ob er es kann, sich trennen von seiner Frau, oder ob er es nicht kann. Soll ich ihn drängen? In gewisser Weise bald schon. Wie? Ja, also ich meine, das ist vier Monate. Ich finde, dass man so ein Spielchen nicht zu lange machen kann. Das stimmt. Also ihr tut euch nichts Gutes. Ihr seid sehr unfair euren Partnern gegenüber. Also die ganze Situation ist sehr unattraktiv letztendlich, in der ihr lebt. Deshalb müssen zwei erwachsene Menschen müssen da schon nach einem halben Jahr spätestens muss klar sein, was man will. Und da kannst du schon ultimativ sein, dass du sagst, du gibst ihm jetzt noch vier Wochen oder was ich Bedenkzeit, aber es muss eine klare Entscheidung her. Ja. Und wenn er sich dann weiter nicht entscheiden kann, wenn er sich dann nicht entscheiden kann, dann entscheidest du. Genau. Aber dem muss klar sein, wie ernst die Situation ist, dass wenn er jetzt zu sehr hinter Berg hält mit seinen Äußerungen, dass du dann diejenige bist, die entscheidet, und das ist dann auch endgültig. Das muss ihm klar sein. Und wenn du dann was entschieden hast, dann musst du das auch durchziehen. Wow. Sonst bist du... Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe noch nie einen Mann so sehr geliebt wie ihn. Noch nie. Sag ihm das nicht zu oft. Der weiß, man neigt dazu, das dann immer wieder zu sagen. Das muss man gar nicht. Das ist alles Quatsch. Der weiß, dass... Wir Frauen. Nee, das machen Männer auch. Das ist aber einfach nicht klug, das zu machen. Da muss man ein bisschen sich zurücknehmen. Der weiß schon, dass du ihn sehr liebst. Und du hast das Angebot ja gemacht. Du verlässt deine Familie, das heißt deinen Mann. Du willst ich will mit dir ein neues Leben anfangen. Ich bin bereit, alles neu zu machen. So, jetzt bist du am Zug. Zu was bist du bereit? Okay. Aber ich will dir noch was sagen, Annette. Wenn das jetzt nicht klappt, finde ich es aber trotzdem höchste Eisenbahn, dass du dich von deinem Mann trennst. nicht von einem gemachten Nest ins andere gemachte Nest, sondern dann müsstest du jetzt auch klare Konsequenzen ziehen. Diese Sache hat dir klar gemacht, wie wenig du herzensmäßig an deinem Mann hängst. Es geht um unser Kind. Ja, das ist immer so die Ausrede. Ich glaube, dass man auch wunderbar das regeln kann und dann ein ehrlicheres Leben führt, wenn man getrennt ist. Stimmt. Ich habe schon mal versucht zu meinem Kind zu sagen, ich sag, wie wär's ohne Papa? Wir könnten noch etwas entspannteres leben, wir könnten halt machen, was wir wollen. Die fing natürlich total an zu weinen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Ja, dann zur Not musst du dir da auch eine kinderpsychologische Hilfe. Ja, das musste man. Streitest du denn viel mit deinem Mann auch? Ja. Du streitest viel? Ja. Ja, also. Heftig? Im Moment nicht. Seit 4 Monaten geht's. Weil du abgelenkt bist und entspannt bist. Und andere Sachen im Kopf hast. Mhm. Genau. Aber wehe, diese Sache wäre jetzt wieder vorbei mit deinem Cousin. Ja. Dann wird die Ehe wieder sich mehr verdunkeln. Das kann sein. Ich weiß es im Moment nicht. Ich bin so, ich weiß gar nichts mehr. Also Annette, ich würde das an deiner Stelle so machen. Setz ihm ein Ultimatum, dass er sich entscheiden muss. Dass er ein Statement sagt, was er will. Und dann hast du vielleicht die große Chance, ein tolles neues Leben zu beginnen. Oder es wird sehr ernst. Vielleicht kommt da auch ein neues Leben auf dich zu, aber das ist dann weniger glamourös, wenn du alleine bist. Glamourös sowieso nicht. Ja. Ja, ich war für das neue Leben echt total bereit und habe gesagt, ich würde alles aufgeben. Ich war sofort irgendwie in Neustrelitz. Ich höre es. Ich hab ihm gesagt, ich war sofort da. Annette, mehr kann ich nicht sagen. Du musst das so. Ich danke dir. Ja, alles Gute von Herzen. Viel Glück. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Ciao. Tschüss. Meine Lieben, ich wollte euch eigentlich schon die Woche über fragen, was ihr eigentlich davon haltet, dass unser Bundespräsident die Winterspiele in Sotschi, Russland, boykottiert. Wegen der Menschenrechtsverletzungen, wegen der Verfolgung von Homosexuellen und so weiter. Ich bin ja ein großer Freund von unserem Bundespräsidenten. Ich finde das einen guten Typ und habe mich immer für ihn stark gemacht. Was heißt stark gemacht? Also ich fand ihn immer gut und habe immer gesagt, das wäre schon ein guter Typ. Aber ich bin davon nicht so begeistert. Ich finde, er hätte hinfahren müssen und hätte sich dort mit Oppositionellen treffen sollen, hätte sich dort mit Schwulen treffen sollen, pressewirksam, hätte dort vielleicht auch den Schwulen, es gibt ja jetzt so einen Eiskunst-Schnellläufer, aus Amerika oder ich weiß nicht, woher er kommt, der offen homosexuell lebt und der auch bei den Winterspielen sein wird, der hätte den treffen sollen und hätte ein bisschen Show und Tamtam in Russland machen sollen. Ich glaube, das wäre wirkungsvoller gewesen, als einfach zu sagen, nee, ich fahre da nicht hin und man protestiert dann einmal und dann denken die Russen sich, ja, dann bleib weg. Vielleicht eure Meinung auch die nächsten Tage noch dazu. Mit wem machen wir weiter? Mit Rosi. Rosi ist 60. Guten Morgen, Rosi. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Rosi, schön, dass du da bist. Das ist Folgendes. Und zwar, ich bin mit 19 vergewaltigt worden. Kleine Bitte, Rosi, halt mal den Hörer irgendwie an, dass ich höre dich, kann dich ganz schlecht verstehen. Du musst natürlich auch was sagen. Ja, du musst sprechen, sonst verstehe ich es nicht. Ja. Also was ist... Ja, ich glaube schon, es klingt ein bisschen besser. Um was geht's? Was ist dein Thema? Ja, ich bin mit 19 vergewaltigt worden. Wie alt warst du da? 19. 19? Ja, und das belastet mich. Ich habe da mit dieser Geschichte habe ich halt noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Und zwar... Das heißt, wir beide sprechen zum ersten Mal jetzt darüber? Ja. Ich habe zwar mit meiner Bekannten und so zwar gesagt, dass ich vergewaltigt worden bin, aber nicht, wie es passiert ist und was passiert ist. Was ist denn da passiert damals vor vielen, vielen Jahren? Ja, also ich trage das schon so lange mit mir rum, weil ich die Vermutung habe, ich habe ja sehr oft Depressionen. Depressionen? Ja, und ich vermute, vor 10 Jahren hatte ich die ganz, ganz stark, diese Depressionen. Und dann immer mal wieder so Jahre, dann nicht so schlimm. Aber immer so ein bisschen ist immer da. Das sind immer so Episoden. Das kann ja durchaus damit zusammenhängen. Magst du mir erzählen, was damals passiert ist? Ja, also ich hatte kurz hintereinander zwei Verluste, also zwei Todesfälle. Meine Pflegeeltern sind kurz hintereinander gestorben. Mhm. Und damit bin ich nicht klargekommen. Dann habe ich, weil ich habe gedacht, ich bin jetzt hier ganz allein auf der Welt und wie das so ist, ne, wenn man jung ist. Da warst du 19 Jahre alt. Ja, 19. Ich bin 19 geworden, ja. Mhm. Und dann habe ich von meiner Pflegemutter damals die ganzen Tabletten eingesteckt und habe die dann aufgelöst und habe das alles getrunken. Und dann bin ich irgendwie stundenlang da, in Göttingen war das, in Niedersachsen, bin ich dann immer noch rumgelaufen, schon so im Tran. Und dann habe ich noch so mitgekriegt, ganz vage, dass jemand mit mir in eine Gastwirtschaft gegangen ist, ein junger Mann. Moment, jetzt muss ich einhalten. Das heißt, du hast aufgrund der Trauer, dass deine Eltern verstorben waren, diese Tabletten genommen. Ja, weil ich... Ich muss dich ein bisschen fragen, sonst verstehen wir es nicht. Wer war die Pflegemutter? Ja, ich bin ja bei... Die haben mich ja damals aus dem Kloster geholt, wo ich 6 Jahre alt war. Und ich bin dort geblieben bis 14. Mhm. Und die waren schon sehr alt, meine Eltern. Das war früher so. Die waren schon fast 60, wo die mich aus diesem Kloster geholt haben. Mhm. Und das waren Großbauern, waren das. Das waren gut. Ich glaube, Rosi, das müssen wir gar nicht so sehr vertiefen. Ja, wir nehmen mal zur Kenntnis, dass deine Eltern verstorben waren, dass du sehr verzweifelt warst und du hast sehr viel Schlafmittel genommen. Ganz genau. Und dann bist du rausgegangen mit diesen Schlaftabletten im Bauch? Ja, ich hatte das getrunken und dann bin ich noch rumgelaufen. Ich wusste nicht, wohin. Du warst draußen, irgendwo auf der Straße? Ja. Ich glaube, ich bin in der City rumgelaufen. Da waren ganz viele Menschen. Ja. Und dann bin ich noch in eine Bank reingegangen, habe noch Geld abgeholt. Warum, wieso, weiß ich auch nicht mehr. Jedenfalls ziemlich sehr viel Geld. Das war ja noch DM. Mhm. Und dann kam dieser junge Mann ins Spiel. Er hat dann mit mir ein Bier getrunken. Aber du hattest so viele Schlaftabletten im Bauch. Ja. Und war sehr lange noch. Das hat mich sowieso gewundert. Ich war sehr lange noch, habe mich so viel Kraft in mir gehabt, dass ich mich wachgehalten habe. Mhm. Aber alles so ich habe alles verschwommen gesehen. Ja. Und getaumelt auch und so. Ich habe auch gemerkt, dass ich nicht mehr konnte. Und dieser junge Mann hat dann das Verbrechen begangen? Ja, der hat mich mitgenommen auf sein Zimmer. Hat er mich aufs Bett gesetzt, das habe ich alles noch mitgekriegt. Dann hat er mir nochmal was zu trinken gegeben. Ja, und dann muss das so passiert sein. Ich lag ja dann schon bewusst, ich war ja schon bewusstlos. Der hat dich also quasi in... Die Ärzte erzählt nachher. Der hat dich im Schlaf vergewaltigt? Ja. Wann bist du wieder zur Besinnung gekommen und wo? Nein, ich bin nicht zur Besinnung gekommen. Ja doch, irgendwann musst du ja wieder aufgewacht sein. Wo war das? Ja, ich muss kurz dir das erzählen, damit du das verstehst, warum. Weil mich das sehr belastet. Also, dieser Mann der hat wohl Angst bekommen, hat mich dann wohl auf einer Parkbank, das war so eine große Wiese, auf so eine Parkbank, dicht an der Uniklinik in Göttingen, auf so eine Parkbank gelegt. Aha. Und dort hat man mich gefunden. Ah, verstehe. Ich lag schon im Koma, ne? Ich war schon weg. Du lagst schon im Koma? Ja, ja. Und dann hat man mich wohl ins Krankenhaus gebracht. Und da lag ich auf so einem Zimmer. Mhm. Und hab dann 5 bis 6 Tage lag ich im Koma. Und dann habe ich mitgekriegt, wie auf einmal jemand rief, die ist aufgewacht. Und habe dann auch 15 Gegengiftspritzen in jedes Bein bekommen. Wurde das dann auch im Krankenhaus besprochen, dass du vergewaltigt wurdest? Ja, der Professor hat mir dann erzählt, dass es war ja Sommer und ich war in weiß angezogen. Ich hatte eine weiße Hose an, ein weißes T-Shirt. Und alles war blutüberströmt, meine Hose untenrum, alles, ne? Das heißt, du warst im Schambereich verletzt, Ja, und zwar muss der wohl mit, also die Ärzte haben das vermutet, mit Gegenständen muss der mich wohl traktiert haben, weil das war alles gerissen. Und die haben meine Sachen alles haben sie weggeschmissen. Mein Gott. Und dann, die konnten auch nicht mehr, deswegen habe ich ja diese Spritzen bekommen, weil ich die Tabletten ja aufgelöst hatte. Wie lange hast du dann im Krankenhaus gelegen? Also fünf oder sechs Tage lag ich im Koma. Und dann habe ich noch 3 Wochen, bin ich noch da in Göttingen gewesen, in der Uniklinik. Jetzt mache ich mal... Seit diesem... Bitte? Also das war ja nun ein ganz schwerer, brutaler Vorgang, was der Mann mit dir gemacht hat. Ja, und ich vermute, weil ich konnte dann ja auch danach, das ist ja auch nicht therapiert, das war ja früher so. Mhm. Ich habe ja da im Hotel gearbeitet in Göttingen und ich habe dann wieder gearbeitet und so. Du hast dann auch nie damals auch eine Andeutung bei jemandem gemacht, wurde nicht darüber gesprochen mehr. Nein. Hast du denn, Rosi, gestattet, wenn ich jetzt mal einen weiten Sprung mache, so die Jahre und Jahrzehnte bis heute, hast du je Sexualität danach nochmal genießen können? Nein, das wollte ich gerade sagen. Ich habe noch nie Sex gehabt durch diesen Vorfall. Bis heute nicht, du bist heute 60 Jahre alt. Ja. Und ich konnte auch damals nie so Männer angucken. Ich habe mich richtig geekelt, wenn ich Männer gesehen habe. Immer nach unten geguckt, wenn so ein Mann auf mich zukam oder an mir vorbei, schon von Weitem. Ne? Das heißt, du hast auch keine Beziehung oder Freundschaft zu einem Mann gehabt in all den Jahren? Nein, überhaupt nicht. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt. Ja. In die hatte ich hatte ja noch nie Sex gehabt. Mhm. Und in die hatte ich mich verliebt. Mhm. Da bin ich dann aber nicht mehr in Niedersachsen, da bin ich dann hier nach Nordrhein. Ich bin ja in Niedersachsen auch geboren. Mm-hmm. Ist ja meine Heimat. Ja. Bin aber ich bin eine Bekannte hier nach Nordrhein-Westfalen gekommen. Mm-hmm. Und hier habe ich eine Frau kennengelernt. Und du wirst es mir nicht glauben. Ich habe diese Frau so geliebt. Ich weiß nicht, ob das platonisch war oder ich weiß es nicht. Ich habe alles dafür getan, dass ich diese Frau, und die habe ich dann auch bekommen. Das heißt, die hat dich dann auch zurückgeliebt? Ja. Und gab es denn mit dieser Frau dann keine Sexualität? Nicht wirklich. Mhm. Das war alles so. Sie war ja auch noch sehr unerfahren. Sie war 10 Jahre jünger wie ich. Mhm. Sie war so burschiko. Weißt du, musst du dir so vorstellen, so, die hat sich immer schützend vor mir gestellt. Ja. Die hat immer irgendwie auf mich aufgepasst und gemacht und getan. Aber diese Beziehung ist dann auch irgendwann... Wir waren 20 Jahre zusammen. Ach, ihr wart 20 Jahre zusammen. Warum ist es in diesen 20 Jahren nie zu einer wirklich erfüllenden Sexualität gekommen? Ja, wir sind zwar, wenn wir zusammen ins Bett gegangen sind, so, ne? Dann haben wir zwar uns immer gestreichelt und so, also so Vorspiele gemacht, so Zärtlichkeiten und so. Und es war wunderschön. Mhm. Nur, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich fand das zwar schön, aber jetzt vom Sexuellen her habe ich überhaupt nichts empfunden. Es war eher leer, kalt. Mhm. Alles. Verstehe. Das heißt, und dann wollte sie immer mit ihrem Finger bei mir unten rein, ne? Mhm. Und das ist ja für mich eine Gefahrenzone. Das ist ja für mich gedanklich zugenäht. Mhm. Das darf keiner dran. Ich bin noch nie beim Frauenarzt gewesen, weil ich diese Ängste ja auch habe. Und das heißt, du hast auch noch nie einen Orgasmus gehabt? Ich habe mich früher viel befriedigt selber. Das konntest du dann schon, das ging. Ja, das konnte ich. Aber ich bin nie eingedrungen. Ich habe das immer nur mit dem Kitzler und so, weißt du? So ganz leicht und zärtlich so gemacht. Ne? Jetzt hattest du ja mit dieser Frau doch ein sehr, sehr tiefes und inniges Verhältnis. Und selbst der Freundin hast du das nicht so in der Ausführlichkeit erzählt, wie du es mir gerade erzählt hast? Nein, ich habe ihr gesagt, dass ich vergewaltigt worden bin. Und dann hat sie auch immer so gestichelt und so, also nicht gestichelt, wie nennt man das nochmal, gebohrt. Sie wollte immer noch mehr, aber sie war selber so unerfahren, sie war noch so kindlich. Ja. Also, ich weiß auch nicht, wie ich... Jetzt. Ich konnte ihr das nicht erzählen. Es ging nicht. Jetzt. Ich habe immer gesagt, es tut mir weh, wenn man da reingeht. Und jetzt, so, ich bin mal beim Frauenarzt verletzt worden und so. Das habe ich ihr dann so immer erzählt. Und du hast ja gerade gesagt, dass du noch nie beim Frauenarzt warst, weil du gar nicht magst, dass da jemand irgendwie rangeht. Und nein. Das ist eine Tabuzone untenrum. Ja. Am liebsten hätte ich es zugenäht. Rosi, jetzt muss ich sagen, dass mich dein Vertrauen ungeheuer ehrt, dass du so eine für dein Leben unglaublich gewichtige Geschichte hier mir und uns zum ersten Mal in deinem Leben so erzählst. Ja, ich trage das so lange mit mir rum schon. Ich weiß nicht. Hast du denn mal überlegt, ich meine, dazu ist es ja nie zu spät, vielleicht doch mal eine sehr intensive Traumatherapie zu machen? Ach, ich sollte ja auch schon in der Klinik sein. Es kommt ja noch hinzu, dass ich ein Schmerzpatient bin. Dass du was? Kommt ja auch noch hinzu. Schmerzpatientin bist. Ja, ich bin also bei den Ärzten austherapiert. Und dann kommt man in die Klinik rein. Ja, aber hier geht es ja, was ich jetzt meinte, ist ja, geht es ja um die Psyche, um die Seele. Ich finde, dass du wirklich in die Hände eines guten Traumatherapeuten gehörst, der sich intensiv mit dir beschäftigt. Dass er das versucht aufzulösen und aufzuarbeiten, was damals Grauenhaftes passiert ist und dass du wieder etwas erleichtert leben kannst. Ich weiß ja auch gar nicht, ob es daran liegt, ob es das Problem ist oder ob mein Problem ist, dass ich sitze ja im Rollstuhl. Ich kann ja nicht mehr so jetzt, ich bin ja noch damals, wo das alles passiert ist, ich bin Sportlerin gewesen. Und ich habe durch meine Krankheit ich hatte einen schweren Unfall und da war ja alles vorbei mit Sport. Ich war ja hyperaktiv. Ich bin ja, ach. Und das alles kommt auch noch dazu. Richtig. Ich komme damit nicht klar. Dennoch, glaube ich, Rose, ohne dich jetzt, ich kann das natürlich nicht alles beurteilen, aber ich bin ganz, ganz sicher, dass gerade die seelische Belastung, die Depressionen, von denen du gesprochen hast, natürlich einen Zusammenhang haben mit diesem schlimmen Verbrechen, was man dir damals als junge Frau angetan hat. Ja. Und da bin ich davon überzeugt. Und ich glaube, dass man dir da schon helfen kann. Man wird nicht alles bereinigen können, aber man wird dir vielleicht Techniken beibringen, dass du besser damit leben kannst und dass es dich nicht so sehr belastet und dass du jetzt mit 60 vielleicht eine gewisse Entspannung finden kannst. Ich wünsche dir das so sehr. Ich kann gar nicht so Menschen lieben. Also wenn ich jemanden liebe, dann sofort kommt die Mauer. Dann ist eine Mauer. Aber ich möchte das gerne. Ich bin so gefangen in mir, verstehst du? Ich verstehe das total. Ich möchte da raus. Deswegen sage ich das ja so. Deswegen glaube ich, dass eine solche Therapie, wenn du in die Hände von einem wirklich guten Fachmann kommst, dass dir das hilft, da rauszukommen, dass du diesen Schritt schaffen kannst. Auch jetzt noch. Du darfst auch nicht denken, ich bin jetzt schon älter und das schaffe ich sowieso nicht mehr, weil ich schon so alt bin. Ja, das habe ich ja einmal gedacht. Nein. Dafür ist das nie zu spät, diesen Weg zu gehen. Und wenn du es jetzt schaffst, dann besser jetzt als nie, weißt du? Stimmt. Und du hast ja jetzt hier schon so einen ungeheuren Mut aufgebracht und hast das alles erzählt. Dann wird dir das bei einem Therapeuten, der sich damit auskennt und dessen Arbeit das ist, wird dir das ja dann mit Sicherheit auch so leicht fallen oder dass es dann auch so geht. Ich möchte sehr gerne, Rosi, dass du jetzt noch eine Weile oder ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst, die dir auch vielleicht die eine oder andere Therapieform noch anraten und erklären kann, die für dich geeignet wäre. Ja. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und dann wirst du von der Sabine zurückgerufen und alles Weitere klärt ihr beiden dann im Hintergrund. Ich danke dir. Ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen alles Gute und hoffe so sehr, dass du einen guten Therapeuten findest und dass dein Leben etwas leichter wird. Vielen Dank. Alles Gute, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Volker Thake. Morgen pünktlich 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe pünktlich. Mit unserem Jahresrückblick 2013. Wie war euer Jahr 2013? Was war das Schönste? Was war das Schlimmste? Was war vielleicht auch das Absurdeste oder das Schrägste? Mailt uns domian@wdr.de oder meldet euch morgen ab 0 Uhr kostenfrei unter unserer bekannten Nummer oder gerne dann auch während der Sendung. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bye bye, bis morgen.